Elaine? Elaine. Ja, Elaine. Ja, den Teil habe ich noch klar und deutlich verstanden. Zumindest bevor du dazwischen gequatscht hast. Na, ich bitte vielmals um Verzeihung. Das nächste Mal werde ich euch selbstverständlich nicht über Funk informieren, wenn ihr kurz davor seid, entdeckt zu werden. Also, das Wrack, das Alice und Ricardo suchen, heißt also Elaine? So sieht's aus. Ja, aber ich dachte, es hieß Eureka. Ja, das dachte ich bislang auch. Also, dann verstehe ich leider überhaupt nicht mehr, worum es geht. Ja, und was war das mit der Höhle? Also, ich habe nachgedacht. Ach was? Erinnert ihr euch an unser erstes Gespräch mit Joe? Ja. Sie erzählte uns, dass wegen des Wetters kaum jemand kommt, um Boote und Surfbretter zu leihen. Und dass der Sturm vergangenen Mittwoch ihr auch noch die letzten Kunden vertrieben hätte. Was du dir alles merkst. Und als wir Alice und Ricardo in der ersten Nacht am Fenster belauscht haben, sagte Alice, sie würden das Wrack nun schon seit Donnerstag suchen. Was du dir alles merkst. Und als Ricardo vorhin auf Alice Anrufbeantworter gesprochen hat, erwähnte er ebenfalls einen Sturm, in den er geraten war. Er, nicht Geoffrey Young oder sonst jemand. Die logische Schlussfolgerung lautet, letzten Mittwoch geriet Ricardo mit einem Boot oder Schiff namens Elaine in den Sturm und sank. Seitdem sind sie auf der Suche nach dem Wrack. Nach der Elaine, nicht nach der Eureka. Genau. Und damit logischerweise auch nicht nach einem Goldschatz, sondern etwas ganz anderem. Wie? Es gibt also keinen Schatz? Ja, vielleicht nicht im klassischen Sinne. Aber es gibt etwas, das an Bord der Elaine war. Etwas, das Alice unbedingt haben will und das niemand anders finden soll. Wir wissen leider nicht, was das ist. Aber wir können es vielleicht herausfinden. Ja, und wie? Indem wir uns der Frage widmen, in was für Geschichten Alice und Ricardo verwickelt sind. Ricardo drohte Alice damit, ihn auffliegen zu lassen. Wobei, wir wissen, dass Alice Hotelier ist. Aber was macht eigentlich Ricardo? Ja, wie sollen wir das dann herausfinden? Jetzt kommt die Visitenkarte ins Spiel, die du in Alice Schublade gefunden hast, Peter. Die hier? R. Ja, Bro. Bayview Deconstruction. Genau. Dem Firmennamen und der Gestaltung der Karte nach zu urteilen, handelt es sich um ein Rückbauunternehmen. Was? Rückbau? Die reißen Bauwerke ab. Und ich werde da jetzt mal anrufen. Da steht ja eine Nummer. Just, Lautsprecher. Ja, ja. Bayview Deconstruction? Guten Tag, mein Name ist Alfred. Kubrick. Ja, ich würde gern Mr. Yarbrough sprechen. Ricardo Yarbrough? Ja, ganz recht. Einen Augenblick, bitte. Mensch, Just. Und wenn er jetzt rangeht? Das kann er gar nicht. Bayview Deconstruction hat seinen Sitz in San Francisco. Ricardo ist aber hier in Sandfield. Und mit wem wirst du dann verbunden? Das werden wir gleich sehen. Hier spricht Jackson Cooper. Ich bin der Geschäftsführer von Bayview Deconstruction. Mit wem spreche ich? Kubrick. Alfred Kubrick. Ich wollte eigentlich Ricardo Yarbrough sprechen. Kennen Sie ihn? Das wäre zu viel gesagt. Aber ich bekam seine Visitenkarte in die Hände und rufe an, weil ich über Rückbauunternehmen recherchiere. Hören Sie, Mr. Yarbrough arbeitet nicht mehr bei uns. Aber Sie wären mir eine große Hilfe, wenn Sie uns sagen könnten, wo und wann Sie ihn zuletzt gesehen haben. Ich verstehe nicht ganz. Mr. Yarbrough wird von der Polizei gesucht. Von der Polizei? Aber warum denn? Also, ich... Ich weiß ein paar Dinge über Mr. Yarbrough. Vielleicht kann ich der Polizei helfen, wenn Sie mir sagen, worum es geht. Also schön. Unsere Firma macht unter anderem große Abrisse und sprengt Gebäude oder Brücken. Mr. Yarbrough war unser Sprengmeister. Er war noch nicht lange bei uns, da stellte sich heraus, dass er Sprengstoff und Zünder aus unseren Lagerbeständen entwendet hatte. Als wir ihm auf die Schliche kamen, hat er sich aus dem Staub gemacht. Ah, sehr geschickt scheint er sich bei den Diebstählen nicht angestellt zu haben. Das war wohl auch nicht seine Absicht. Von der Polizei haben wir erfahren, dass er in den gesamten Vereinigten Staaten bei den unterschiedlichsten Rückbaufirmen gearbeitet und jedes Mal beträchtliche Mengen Sprengstoff entwendet hat. Warum stiehlt denn jemand Sprengstoff? Das will ich gar nicht so genau wissen. Aber es gibt einen Schwarzmarkt für sowas. Die Polizei ist jedenfalls äußerst alarmiert und versucht, Yarbrough zu finden. Der Mann ist gefährlich. Aha. Wenn Sie mir sagen können, wo Sie ihn getroffen haben, wäre das eine große Hilfe. Es tut mir leid, Sir, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich werde Ihnen und der Polizei helfen. Das verspreche ich. Vielen Dank für die Auskunft. Na gut, auf Wiederhören. Wahnsinn. Ja. Sprengstoff. Hat das irgendwas mit unserem Fall zu tun? Ich weiß es nicht, Bob. Aber ich würde gern noch einen Anruf machen. Gibst du mir mal das Telefonbuch? Ja. Hier. Da. Sehr gut. Barks and McCreary, Millam-Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Kubrick. Ich würde gerne Mr. McCreary sprechen. Es gibt hier keinen Mr. McCreary, Sir. Nur eine Mrs. Raya McCreary. Worum geht es denn? Oh, dann habe ich mich vertan. Tut mir leid. Auf Wiederhören. Raya McCreary? Raya! Das ist der eine Name auf dem Umschlag mit Bargeld auf Alice Schreibtisch. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, das sei der Name eines der beiden Taucher, die für Ricardo arbeiten. Dass Alice beide in Bar für die Wracksuche bezahlt. Ach, ich habe mich geirrt. Das ist mir echt zu hoch, Justus. Mir nicht. Du hast doch gesagt, dass du in dem Gutachten auf Alice Schreibtisch einen Kontoauszug mit einer Überweisung an Barks und McCreary gefunden hast, Peter, oder? Ja, über $1,500. So teuer war das Gutachten. Das stand auf der Rechnung, in der Mappe. Aber es sollte noch mehr Geld fließen, und zwar in Bar. Vielleicht Bestechungsgeld oder die Bezahlung für irgendeine kriminelle Machenschaft. Ja, Bob. Alice wollte Ricardo bezahlen für die Bergung der Elaine. Einen Mann, der ausgebildeter Sprengmeister ist und über beträchtliche Mengen Sprengstoff verfügt. Außerdem wollte Alice Raya McCreary bezahlen, die Frau, die ein Baugrundgutachten für ihn erstellt hat. Ein Gutachten, das belegt, dass Steve Young auf einem erosionsgefährdeten Stück Land am Abhang lebt. Aber das Geld in dem Umschlag war nicht die Bezahlung für das Gutachten, ja, sondern für etwas anderes. Die Fälschung eines Gutachtens. Ja. Wir müssen etwas unternehmen, Kollegen, und zwar sofort. Ich hoffe, ich täusche mich. Aber wenn nicht, dann zählt jede Minute. Ricardo und seine Männer, sie sind schon mit dem Boot draußen. Joe! Justus, was ist los? Du musst uns sofort ein Boot fertig machen. Und Ausrüstung brauchen wir auch. Aber ich... Wir haben keine Zeit jetzt. Bob bleibt hier, der erklärt dir alles. Peter und ich müssen sofort losfahren. Sofort! Ja, okay. Das Boot da am Steg. Ein paar Touristen haben es gerade zurückgebracht. Die Tauchausrüstung liegt auch noch drin. Gut. Komm, Peter. Ja. Wir haben es aber eilig. Was ist denn los, Bob? Alice will Steve Youngs Haus in die Luft sprengen, damit er endlich an das Grundstück herankommt. Was? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ricardo ist ein ausgebildeter Sprengstoffmeister und im Besitz von großen Mengen Sprengstoff. Das ist vermutlich die Ladung der Elaine gewesen, Ricardos Boot, das bei dem Sturm letzten Mittwoch gesunken ist und das sie seitdem fieberhaft suchen. Es ging nie um die Eureka und den Goldschatz. Aber sie können doch nicht einfach Steves Haus in die Luft jagen. Das würde sie doch sofort ins Gefängnis bringen. Wir wissen nicht genau, wie Alice und Ricardo das geplant haben. Aber wir wissen, dass es ein Gutachten gibt, in dem steht, dass die Kante, auf der Youngs Haus sich befindet, abbruchgefährdet ist. Nur, dass das wahrscheinlich gar nicht stimmt. Diese Lüge hat sich die Gutachterin teuer bezahlen lassen. Aber all das ist im Moment gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Ricardo und seine Männer bereits abgetaucht sind. Und Justus und Peter fahren hinterher. Bob, ich glaube, ich weiß, was Alice' Plan ist. Justus und Peter haben keine Ahnung davon. Sie sind in großer Gefahr. Los, komm! Wir müssen die Polizei verständigen! Sofort!